Fünftes Kapitel. Am 5. Tage des Novembers 1718, welcher von dem festgesetzten Zeitpunkt angerechnet 9 Kalendermonate so richtig vollmacht, als es irgendein Ehemann billigerweise erwarten konnte, ward ich, Tristram Shandy, Erbherr auf diese unsere schäbige, unglücksvolle Welt geboren. Ich wäre im Mond geboren worden oder in jedem anderen Planeten, nur nicht im Jupiter oder Saturn, weil ich mich gar nicht mit der Kälte vertragen kann. Denn es könnte mir schwerlich in einem davon schlimmer ergangen sein, obwohl ich für die Venus nicht gut sagen möchte, als in diesem Schmutzchen Lumpendinge von Planeten, der, wenn ich meines Herzens Meinung jedoch mit allem Respekt frei heraussagen soll, wohl nur von den Schnitzeln und Pfeilspänen gemacht ist, die von den übrigen abfielen. Noch wäre der Planet gut genug, wäre nur ein Mensch darauf als Erbe zu einem hohen Titel oder großen Vermögen geboren oder wüsste es nur so anzugreifen, dass er zu großen Ehrenämtern berufen würde, die ihm fein viel Ansehen und Macht erteilten. Aber das ist nun mein Kasus nicht. Und also jedermann spricht von der Messe, je nachdem er dort seinen Handel gemacht hat. Deswegen also sage ich noch einmal, es ist das elendeste Lumpending von einer Welt, die jemals gemacht worden. Denn ich kann mit Wahrheit sagen, von der ersten Stunde an, da ich darin meinem Atem schöpfte, bis zu der jetzigen, da ich fast gar keinen mehr schöpfen kann wegen meines Asthmas, das ich mir dadurch zugezogen, dass ich in Flandern auf Schlittschuhen gegen den Wind anlief, bin ich ein Spiel der mutwilligen Dame, welche die Welt Fortuna nennt. Und ob ich ihr gleich nicht das Unrecht tun und ihr nachsagen will, sie habe mich jemals die Last irgendeines großen oder sich auszeichnenden Leidens fühlen lassen, so bezeuge ich doch mit aller möglichen Friedsamkeit von der Welt, dass bei allen Auftritten meines Lebens und an jeder Ecke und in jedem Winkel, wo sie mir nur einigermaßen beikommen konnte, sie mir ein Packen so jämmerlicher Widerwärtigkeiten und Querhändel an den Hals geworfen hat, als jemals ein kleiner Held hat erdulden müssen.